Schön, dass Sie gekommen sind. Freut mich, Herr Otto. Sie heißen doch Otto. Ganz genau, ganz genau. Setzen Sie sich, Otto. Ich habe Kaffee gekocht. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gern, danke. Legen Sie den Mantel doch einfach da auf die Couch. Sie müssen dieses Durcheinander entschuldigen. Ich bitte Sie, sehen Sie drüber weg, ja? Ich bin unfähig, auch nur für 5 Minuten Ordnung zu schaffen. Ganz schlimm ist es. Naja, Sie sind ja Künstlerin. Das ist das kreative Chaos, nicht wahr? Kennen wir doch. Kennen wir? Vom Hörensagen natürlich. Aus Büchern. Milch, ja, Zucker? Nein, nein, nichts dergleichen nicht. Trink ihn schwarz. Schwarz? Bitte. Ja, Frau Krebs. Wir werden jetzt also dieses Interview machen. Ich werde das alles auf Band aufnehmen und Sie bekommen dann die Abschrift zu lesen, ehe wir sie in unsere Zeitung veröffentlichen. Sehr nett. Das ist Usus, wissen Sie. Ich muss nur noch dieses blöde Aufnahmegerät hier installieren. Vorsintflutlich, sehen Sie, so müssen wir arbeiten. Schrecklich ist das. Aber unser Haus hat ja kein Geld für die Mitarbeiter. Entschuldigen Sie, Augenblick noch. Leben Sie allein? Was? Sie sehen so aus, wissen Sie. Direkt hinter Ihrem Sessel ist eine Steckdose. Da hinten? Ganz unten, direkt über der Leiste. Hab Sie. Sie sehen so junggesellenmäßig aus, wissen Sie? Sie sehen aus wie, warten Sie, wie jemand, der die Nähe braucht, Partner oder Partnerin, also die Liebe natürlich, der sich das aber nicht eingestehen mag und deshalb sein Leben in Einsamkeit und Kälte verbringen wird. Der in seiner selbstgeschaffenen Einsamkeit erfrieren wird. Warum? Weil er einem falschen Bild von sich selbst hinterherrennt. Woher wollen Sie das denn wissen? Ich bin Künstlerin. Ich muss die Menschen kennen, sonst könnte ich keinen Tag arbeiten. Interessant. Und das mit dem Hut, das muss wohl sein, hm? Entschuldigen Sie. Der Hut? Was ist denn mit meinem Hut? Er steht Ihnen nicht. Nein? Ein Mann mit Ihrer Kopfform sollte ganz einfach keinen Hut tragen. Ein Mann mit Ihrer Statur. Nehmen Sie ihn doch mal ab, bitte. Tun Sie mir den Gefallen. Ja. Na bitte. Wusste ich's doch. Finden Sie besser so, ja? Kein Vergleich. Warum wollen Sie Ihren Kopf verstecken? Warum vergraben Sie sich? Tue ich doch gar nicht. Na. Eigentlich, muss ich frank und frei gestehen, habe ich mich immer für den eher offensiven und extrovertierten Typ Mann gehalten. Das war ein Irrtum. Bitte? Das ist das falsche Bild, von dem ich vorhin sprach. Das falsche Selbstbild. Na ja, nun gut. Wenn Sie meinen, Frau Krebs, wir wollten ja eigentlich dieses Interview machen, nicht wahr? Ich wollte ja eigentlich über Sie etwas erfahren. Ich möchte kurz noch betonen, dass ich die Umstände, unter denen wir uns kennenlernen mussten, außerordentlich bedauere. Das muss ein Schock für Sie gewesen sein. Für eine Künstlerin. Mir ist es ziemlich auf den Magen geschlagen. Ja. Nun gut, reden wir nicht drüber. Wir werden... Entschuldigung, darf man hier rauchen? Oh, bitte. Ich danke Frau Krebs. Ich möchte kurz das Interview mit Ihnen absprechen. Ich werde Sie zuerst über Ihre Biografie befragen. Und wenn Sie dazu ein paar kurze allgemeine Antworten geben könnten, Kindheit, Familie, künstlerischer Werdegang, etc., ja? Gut, sicher. Wir werden dann auf Ihre Bilder zu sprechen kommen. Vielleicht könnten wir ja ein Bild als Aufhänger benutzen. Verzeihen Sie dieses hässliche Wort. Aber man könnte das Bild in der Zeitung abdrucken, damit die Leser eine konkrete Vorstellung davon haben, wovon wir eigentlich sprechen. Sind Sie einverstanden? Das ist sehr gut so. Schön, dann wollen wir mal. Interview Marion Krebs, 7.12. 15 Uhr... 20. 20, danke. Frau Krebs, wie wird man Künstlerin? Malerin? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann da natürlich nur für mich selbst sprechen. Tun Sie das. Ja? Jetzt habe ich Sie erkannt. Bitte? Wie meinen Sie das? Ich habe Sie erkannt. Ich? Ich sehe Sie. Vorhin waren Sie noch vage, wie verwischt. Jetzt sehe ich Sie klar. Sie sind ein Mensch im Widerspruch. Sie schöpfen Ihre ganze Kraft aus einem Widerspruch, der Sie irgendwann zerreißen und töten wird. Ganz einfach. Sprechen Sie von mir? Ja. Hören Sie, Frau Krebs, ich wollte eigentlich... Darf ich Sie malen? Bitte? Ja, darf ich. Möchten Sie? Das kommt ein wenig überraschend, nicht? Bitte. Also, Frau Krebs, Und unser Interview? Das kann warten. Ein Bild kann nicht warten. Man muss den Augenblick nutzen, sonst ist alles dahin. So. Naja. Man findet nicht oft Menschen, die ein echtes Talent zum Modell stehen haben, dieses Modelltalent. Ich wäre Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie sich dazu entschließen könnten. Geben Sie sich einen Ruck, ja? Gut. Ehrlich? Jetzt haben Sie mich breitgeschlagen. Ich gratuliere. Herr Otto, Sie sind ein Schatz. Wunderbar. Wunderbar. Ich freue mich wie ein Kind. Sehen Sie das? Schön. Also dann fangen wir jetzt gleich an. Stellen Sie sich bitte mal da an die Wand. Ja? Nein. Direkt unter das Oberlicht. Setzen Sie sich auf das Sitzkissen. Sehr schön, ganz locker bleiben, keine Pose, kein Ausdruck, das kommt von selbst. Ich werde Sie jetzt kurz mal nur skizzieren. Die erste Umrissskizze, verstehen Sie? Und dann werden wir sehen, was noch zu ändern ist. Es ergibt sich dann nach und nach. Ja. Herr Otto, würden Sie bitte Ihren Hut aufsetzen? Ich dachte, der gefällt Ihnen nicht. Darum geht es doch jetzt gar nicht, was mir gefällt oder nicht. Ach so, na dann. Sehen Sie, das ist schon viel besser. Also der Hut darf dann wirklich nicht fehlen. Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich da eingelassen haben. Das wird natürlich keine Geschichte von einer halben Stunde. Sie werden öfter hier aufkreuzen müssen und viel Zeit mitbringen. Das kann dauern, ja. Und vielleicht wird es auch gar nichts, Herr Otto. Könnten Sie sich vorstellen, sich auszuziehen? Was? Ginge das vielleicht? Können Sie sich das vorstellen? Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht jetzt noch ein wenig zu weit geht. Denken Sie darüber nach, Sie müssen das. Habe ich richtig verstanden? Ich soll nicht ausziehen? Das wäre perfekt, ein perfektes Bild. Großer, sitzender Männerakt, Hut auf dem Kopf. Hä? So würde ich es nennen. Das Bild? Das Bild, ja. Ich kann das nicht. Schade. Es ist... Nein, wirklich, tut mir leid. Geht nicht. Schade. Aber denken Sie einen Augenblick darüber nach. Denken Sie einen Augenblick daran, dass es ein wunderbares Bild wäre. Sie werden einen Blick auf sich selbst gewinnen, der unter keinen anderen Umständen möglich ist, nicht wiederholbar. Sie werden ein Fenster auf sich selbst öffnen, das sonst für immer verschlossen bliebe. Überlegen Sie sich das. Und warum denn ausgerechnet ich? Weiß ich nicht, es stimmt so. Schauen Sie, es gibt massenhafte Profimodelle, natürlich auch Männer. Aber die will ich alle nicht. Nein? Ich will Sie. Versuchen Sie es. Sie sind ein Engel. Herr Otto, ich danke Ihnen. Lassen Sie den Hut bitte auf. Ach ja, stimmt ja. Männerakt mit Hut. Großer, sitzender Männerakt, Hut auf dem Kopf. Richtig. Ist Ihnen kalt? Nein. Bei der nächsten Sitzung, da werde ich einheizen, nicht, dass Sie sich hier den Tod holen, Herr Otto. Sie werden erfahren, dass das gar nichts Außergewöhnliches ist. Sie werden Stunden hier stehen, nackt. Ich werde Sie anschauen, ich werde Sie malen. Sie werden sich selbst und mich vergessen, Sie werden nicht mehr hier sein. Und erst auf meinem Bild wieder auftauchen. Fremd, wahrhaftig, wie überrascht von einer Erkenntnis. Ich werde Sie erst erschaffen. Mit Hut. Mit Hut. Du denkst, ich hätte das nicht bemerkt, wie du diesen Journalisten angehimmelt hast, was? Dass du vom ersten Augenblick an versucht hast, einen dieser winzigen, effizienten Schaltkreise der Aufmerksamkeiten zwischen euch einzurichten, ja? Kleine, vielversprechende Geste hier, kleiner, koketter Augenaufschlag da. Dieses Herumnesteln am Ausschnitt, am Rocksaum. Dann plötzlich dein langer, kräftiger Zeigefinger über deinem Adamsapfel und der ausdrucksstarken Kuhle über dem Schlüsselbein. Wir sind jetzt über 10 Jahre verheiratet. Denkst du, ich bin blind? Ja. Was? Ach, bitte, Liebling. Ich muss diesen dämlichen Bericht hier zu Ende schreiben. dass du dir immer, immer von ihm hast Feuer geben lassen. Ich stand den ganzen Abend mit meinem nutzlosen Feuerzeug rum wie ein Trottel. Ach Gott. Glaubst du tatsächlich, ich merke sowas nicht? Wir hätten diese Einladung gar nicht annehmen dürfen. Aber du musst es ja unbedingt hin, wa? Bitte, Richard, das ist doch aufregend. Ich möchte so gerne hin, Liebling, ja? Ich finde das so spannend. Da bist du aber auf deine Kosten gekommen, ja? Versuch, mit diesen Fettklos anzuwenden. Große, starke Männer, ja? Da lässt du alle Hemmungen fahren. Eine Schamgrenze gibt's nicht für dich. Richard. Na und? Wie du andauernd vor mir herumgewackelt bist? Denkst du, ich bemerke das nicht? Wie du andauernd mit deinem Hintern gewackelt hast? Das kannst du ja mit dem Hintern wackeln. Ja, so. Schau's dir an, so. Ja, ja. Oh Gott. Gott, Gnade, Liebling, bitte. Verschone mich bitte. Das sieht ja zum Schreien aus, Liebling. Du sollst mich nicht Liebling nennen. Gut. Ich liebe dich nicht. Ja. Das ist die Wahrheit. Ich liebe dich nicht. Nie habe ich dich geliebt. Ich werde dich nie geliebt haben. Grammatik der Gefühle. Ingrid? Ja? Und diese andere Geschichte da, weißt du, Sex, das funktioniert einfach nicht mehr. Nein. Die Wahrheit ist, dass ich deinen Körper nie begehrt habe. All die Jahre nicht, nie. Ja, aber du hast doch mit mir geschlafen. Das war die Lüge. Ich habe mein Leben in der Lüge verbracht. Du warst ein guter Lügner, Liebling. Danke. Die Lüge ist vorbei. Das Leben in der Lüge habe ich ausgerottet in mir. Ich werde dich nie mehr berühren können. Dein Körper widert mich an, entschuldige. Ich verabscheue deinen Körper. Ich bin die Kühltruhe, die den Gesang des Fleisches erstickt. So ist das. Ja. Also was ich... Ich wollte... Nein, ich meine... Also was uns zu denken gibt, das ist dieser Widerspruch, der sich klammheimlich in unserem, naja, Ehealltag eingenistet hat. Jetzt einerseits die Behauptung, mich nicht mehr zu lieben, andererseits die Eifersucht auf diesen Journalisten, das passt doch nicht. Mir gibt es nicht zu denken. Nein? Nein. Naja, das sind so die kleinen Meinungsunterschiede, nicht wahr? Wir sind ja leer. Wir sind ja gar nichts ohne den anderen. Wir erschaffen uns und den anderen Tag für Tag in einem höchst komplexen Übertragungs-, Rückkopplungs-, Behauptungs- und Bestätigungsmechanismus. Ach so. Unser Innerstes befindet sich außen. Jeder Augenblick ist ein Augenblick des Theaters. Nur das Spiel ist wirklich. Die wahre Intimität ist immer schon ein Teil des anderen. Das ist eine schwierige Geschichte. Richard, wie schön. Bist du schon da? Ach, wo warst du denn? Auch nur so ein bisschen einkaufen. Aber ich dachte, du kommst jetzt in einer Stunde. Hast du früher Schluss gemacht? Früher, genau. Um ehrlich zu sein, hatte ich mir heute den ganzen Tag freigenommen. Was? Pass auf. Ich habe euch gefilmt. Mit meiner Dienstvideokamera. Ich habe euch beide im Kasten. Auf meinen Film gebannt. Der reine Porno. Was hast du? Ich habe meine Dienstvideokamera zu privaten Zwecken missbraucht. Das ist strafbar. Ich bin Polizist. Ich bin ein alter, routinierter, zynischer Bulle. Das hattest du vergessen, was? Das ist ein Witz, oder? Klasse Witz. Ich habe Tränen gelacht da draußen vor dem Fenster. Übrigens wusste ich gar nicht, dass du im Bett so obszön sein kannst. Warst du bei mir nie. Verzeih mir, ja. Ich kann nicht mehr. Warum tust du das? Warum richtest du uns zugrunde, Richard? Sag mir das. Verzeih mir. Warum? Woher soll ich denn das wissen? Das weiß ich doch auch nicht. Außerdem richtest du uns zugrunde. Das will ich doch hier mal festgehalten haben. Mit deinen albernen Männergeschichten. Wo ist die Kassette? Im Wäscheschrank, hinter meinen Socken. Im Wäscheschrank? Ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen, Richard? Was? Wieso? Na, was machen wir denn jetzt? Jetzt passiert doch gleich was. Nicht doch. Was soll denn schon passieren? Aber jetzt muss doch gleich was passieren. Das scheint mir nicht so. Siehst du? Nichts. Nicht stehen bleiben jetzt. Ja, weitergehen. Diese Tür ist offen. Einfach weitergehen. Achtung! Ist das nun endlich der Zusammenhang? Ist das nun endlich die Geschichte, auf die Sie so lange gewartet haben, in der sich Ihre Biografie klären wird? Große Klarheit. Was sagt denn Ihre innere Stimme? Mit wem sprichst du so vertrackt, Rita, mein Schatz? Führst du Selbstgespräche? Ich übe. Ah. Das klang ganz interessant. Kennt man den Autor? Kaum. Ein junger Mensch, gerade mal am Auftauchen. Es ist ein erstes Stück, das auf die Bühne kommt. Klang wirklich interessant. Ach, naja, ich weiß nicht. Im Ganzen ist es ziemlich schwammig. Es wackelt. Man möchte diesen jungen Autor aus dem Theater vertreiben, damit er erstmal das Leben kennenlernt. Kennt er nicht, nein? Was? Das Leben. Hör mal. Schon gut, schon gut. Was machst du überhaupt hier? Nichts. Meine Gefühle sind heute so klar und zielstrebig auf dich gerichtet. Ich vibriere. Draußen scheint die Sonne, der Schnee ist staubtrocken, er atmet. Da dachte ich mir, ich schaue ganz unverfänglich mal vorbei. Aha. Und du musst arbeiten, ja? Hannes, du hast schon wieder dieses dämliche Grinsen im Gesicht. Ich aber nicht doch. Ich muss wirklich was tun, Hannes. Na schön, gehe ich eben wieder. Warte, hör mich mal ab, da unten auf der Seite, dieser letzte Abschnitt. Vorsicht, dies ist ein Fenster. Nein, ganz unten, bloß zum Schluss, die letzten paar Sätze. Ah ja, was geschah im Augenblick des Todes, das? Exakt, also. Was geschah im Augenblick des Todes? Kann man da von einem Augenblick sprechen? Wie lösen wir uns von uns selbst? Welche Fenster, welche Bilder, welche Türen? Niemand sollte es je erfahren. Welches Licht? Pause. Dies ist nämlich kein Theater, dies ist eine Performance. Wir stellen nichts dar, sondern agieren... Falsch. Das sind zwei Sätze. Wir stellen nichts dar, Punkt. Wir agieren etwas aus, Punkt. Siehst du, das ist so eine Stolperstelle. Warum macht er das nicht in einem Satz? Die Wege des Autors sind unerforschlich. Oh ja, also. Dies ist nämlich kein Theater, dies ist eine Performance. Wir stellen nichts dar, wir agieren etwas aus. Wir wissen nicht so genau, was. Und Pause. Schneemann. Stille. Dunkel. Ich weiß gar nicht, was du willst. Geht doch. Stille. Dunkel. Geht doch. Dieses Affentheater hier macht mich krank. Kalkulationen, Werbefeldzüge, strategisches Denken, entsetzlich. Unser alkoholfreies Pilz war ein entsetzlicher Flop. Wenn ich mir klar mache, dass ich damit mein Leben verplempere, dann wird mir übel. Hörst du mir zu? Bitte? Sicher, der wird übel. So ist es. Das mag jetzt zynisch klingen, aber manchmal glaube ich, es ist die Schuld des Überlebenden, die mich lebensunfähig macht. Verstehe ich nicht. Was hast du denn überlebt? Das umfassendste aller Desaster. Mich. Meine Kindheit. All die Lügen zwischen Chefsessel und Ehebett. Du bist eigentlich ein Künstler. Doch, doch. Du bist viel zu sensibel für dieses mörderische Brauereigeschäft. Der freie Markt bringt dich um, dir fehlt einfach die Wolfsnatur. Ach was. Glaub mir, das ist so. Ich mache das alles ja nur, weil ich es eben mache. Siehst du, das meine ich. Warum tust du nicht, wovon du immer nur träumst? Man kann seine Träume wahrmachen, kein Problem. Man muss nur tatsächlich wollen. Anstatt hier rumzujammern, könntest du dich endlich mal auf die Hinterbeine stellen. Schmeiß alles hin und verschwinde. Das Leben wird rückhaltlos und klar sein. Hast du jemals daran gedacht, zu malen? Ich? Um Himmels Willen, mein Bedarf an Katastrophen ist gedeckt. Nein, nein, ich helfe der Kunst, indem ich dir ein bisschen unter die Arme greife. Finanziell gut. Das soll mein Beitrag bleiben. Eigentlich bist du auch viel zu bescheiden. Schau dir mal an, was ich zurzeit arbeite, ja? Ich arbeite an einem Männerakt. Sehr komisch, könnte dir aber gefallen. Warte. Ich muss nur eben die Staffelei umdrehen. Bitte. Siehst du? Großer sitzender Männerakt, Hut auf dem Kopf, so will ich es nennen. Was ist los? Was siehst du denn? Gefällt es dir nicht? Doch, doch. Aber das ist doch dieser Idiot, dieser... Stefan dieser, Otto dieser ist Journalist, das. Er ist Journalist, ja. Kennst du ihn? Wir sind uns mal begegnet. Sag mal, wie bist du denn an den geraten? Gar nicht, er war das. Er wollte ein Interview mit mir machen. Und jetzt steht er dem Modell, ja? Nackt? Naja, ich habe ihn eben rumgekriegt. Was soll man dazu schon sagen? Unglaublich, unglaublich. Wie gefällt dir das Bild? Es ist ungewöhnlich. Ja, irgendwie kriege ich es nicht in den Griff. Es flimmert. Es hat was sehr Intimes, aber gleichzeitig auch etwas Humoristisches, was schon Sarkastisches. Ich weiß nicht, wie soll denn der Hintergrund werden? Der fehlt noch. Ja. Schnee vielleicht, wirbelnde Schneefelder, Schneegestöber, kein Horizont, nur die Oberfläche, die Schneefläche. Schnee. Schnee? Schnee, was? Naja. Aber ich sehe schon, es haut dich nicht unbedingt vom Hocker, ja? Dieser Mensch ist mir sowas von unsympathisch. Otto? Er ist nett. Du hättest erleben sollen, wie er sich geziert hat, als ich ihn gebeten habe, sich auszuziehen. Ein kleiner Junge. Mich hast du noch nie darum gebeten, dir Modell zu stehen. Warum eigentlich nicht? Ich würde das sofort tun. Allen deinen Wünschen wäre ich aufgeschlossen. Ich würde mich sogar ausziehen. Ich wäre ein gutes Modell. Ausdauernd, konzentriert, neugierig. Das geht nicht. Warum sollte das nicht gehen? Weshalb hast du es nie versucht? Weshalb hast du mich nie gefragt? Nicht schon wieder. Bernhard, bitte. Du denkst, dass ich nichts Darstellbares in mir trage? Nichts für deine Leinwand? Für deine lebendigen Farben? Für das Wunder eines Bildes? Stimmt's? Kein Ausdruck. Kein Schmerz. Keine Distanz. Ist es das? Ja, sag doch mal. Ist es das? Ja? Guten Abend. Ich bin in Not geraten. Können Sie mir helfen? Was? Ja, ich sagte, ich sei in Not geraten. Guten Abend. Können Sie mir helfen? Moment mal, bitte augenblicklich. Ohne persönliche Schuld. Unverschuldet bin ich in großer Not geraten. Ich bitte um Ihre Hilfe. Wie spät haben wir denn? 22:30 Uhr. Dann gut. Was wollen Sie? Die Sache ist die, dass es mir gar nicht leicht fällt, so überfallartig bei Ihnen hereinzuschneien. Ist sonst nicht meine Art. Aber ich weiß nicht ein noch aus. Ich bin am Ende. Na gut, na und? Ich meine, wie war Ihr Name? Ist ja egal. Kennen wir uns? Wieso fragen Sie? Kommt Ihnen meine Stimme bekannt vor? Ja. Ich habe eine blöde Allerweltstimme, ganz fürchterlich. Vermutlich hat sie nur meine blöde Allerweltstimme in das Licht geführt. Aber natürlich kann ich mich noch täuschen. Kennen wir uns? Nein. Sehen Sie mal, da sind Sie doch tatsächlich meiner Stimme auf den Leim gegangen. Das ist jetzt aber komisch, was? Sind Sie noch dran? Passen Sie auf, es ist jetzt 22:30 Uhr. Ja. Was? Sie sagten, es wäre 22:30 Uhr. Ich habe das nur bestätigt. Ah ja, also wenn Sie jetzt bitte die Freundlichkeit hätten, mir klipp und klar zu sagen, was Sie wollen, ja? Ich muss nämlich morgen früh raus. Früh raus müssen wir alle, aber egal, ich wiederhole mich gerne. Ich bin unverschuldet in große Not geraten. Ich bitte um Ihre Hilfe. Verstehen Sie das? Ja. Schön. Also es ist doch, glaub mir, ja, kein Mensch bin ich das. Unglaublich. Bitte? Ich kann Sie nicht verstehen. Sprechen Sie mit mir? Nein, ich führe Selbstgespräche. Ach so. Hören Sie mal, darf ich Sie was fragen? Ja, bitte, fragen Sie. Haben Sie Angehörige? Nein. Irgendwo irgendeinen hilfsbereiten Vater, eine treusorgende Mutter, irgendeine Gattin oder Ehefrau, die Ihnen gerne helfen würde? Nichts dergleichen. Geschwister, Kinder, eine süße kleine Freundin. Irgendwo in einem versteckten Appartement. Keine süße kleine Freundin. Haben Sie einen Beruf? Ja. Rufen Sie Ihren Chef an. Mein Chef? Sind Sie wahnsinnig? Was glauben Sie, was der mit mir macht, wenn ich ihm mitten in der Nacht aus dem Bett klingele? Das übertreiben Sie mal nicht. Es ist gerade 22.30 Uhr. Sie kennen meinen Chef nicht. Ein Untier, dieser Chef. Ein Unmensch. Der zerfetzt mich in der Luft. Naja, dann rufen Sie meinen Kollegen an, Ihren Vertrauensmann im Betriebsrat, die Werkspsychologin. Meinen Sie? Halt. Die Telefonseelsorge. Das ist es, hören Sie? Das sind echte Profis, da ausgebildete Leute. Rufen Sie die Telefonseelsorge an. Die helfen Ihnen garantiert. Da ist belegt, da komme ich nicht durch. Belegt? Ich versuche schon den ganzen Abend die Telefonseelsorge zu erreichen, aber das ist immer belegt. Vermutlich haben die einen Selbstmordkandidaten an der Strippe. Da kann man nicht einfach so auflegen. Naja, wie dem auch sei, der Spaß ist vorbei. Bei mir sind Sie an der falschen Adresse, guten Abend. Was? Moment, warten Sie. Sie heißen doch Otto. S. Otto, Journalist. Ja. Graf Zeppelinstraße 54, Telefon 33278. Ja, stimmt. Na bitte, wusste ich doch. Sie sind genau derjenige, den ich anrufen aber wollte. Wieso denn mich? Wie kommen Sie denn ausgerechnet auf mich? Gespür. Intuition. Instinkt. Ich sah Ihren Namen im Telefonbuch, Ihre Adresse und ich wusste im Augenblick, hier bist du richtig. Hier sind Sie falsch. Keine Späße, bitte. Mir ist nicht zum Lachen zumute. Ich bin am Ende, das sagte ich schon. Haben Sie eine Vorstellung davon, was das heißt? Am Ende sein? Eigentlich gar nicht mehr sein? Weg sein? Nein. Schweigen Sie. Haben Sie eine Vorstellung davon, was es bedeutet, nachts aus dem Schlaf zu schrecken? Schlagartig? ruckhaft aus dem Schlaf zu schrecken, weil die schiere Angst sie gepackt hat, der reine Horror eine klare und strahlende Panik, heller als tausend Sonnen. Bitte? Was tun? Sie trinken einen Cognac, sie rauchen eine Zigarette, alles vergebens. Die Welt taumelt weiter und sie kommen nicht von der Stelle. Große Verwirrung, große Klarheit. Dann rennen sie buchstäblich durch die Wohnung und versuchen, diesen Schrecken, diese Panik mit einem Inhalt zu füllen. Da muss es doch was geben. Ein Kindheitstrauma, einen Verkehrsunfall, eine sexuelle Demütigung. Sie stehen vor dem Badezimmerspiegel und mustern ihr nichtssagendes Gesicht. Einen Inhalt, meine Panik zu füllen. Ein Wort, meinen Horror zu rubrizieren. Ein Ereignis, meinem Schrecken den Schrecken zu nehmen. Einen Grund, meinen Schrecken darin zu verwurzeln, nicht wahr? Wo sind die Scheinantworten hin, nachdem sie jahrzehntelang funktioniert haben? Verstehen Sie das? Keinen Ton. Warum gehen Sie nicht zu einem Analytiker? Bitte. Helfen Sie mir. Seien Sie ein Mensch. Bitte. Ich bin am Ende. Hallo. Also bleiben Sie ruhig. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Ich helfe Ihnen ja. Oh Gott. In Ordnung? Ich bedanke mich. Danke. Sie haben mir eben das Leben gerettet, ist Ihnen das klar? Haben Sie vielen Dank, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Schon gut. Tja, also dann. Sind Sie noch dran? Ja, sicher, wieso? Naja, Sie sagen ja gar nichts mehr. Zum Teufel, ich habe Ihnen zugesichert, dass ich Ihnen helfen werde. Ist das angekommen, ja? Haben Sie das? Ja, sehr nett. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich bedanke mich. Wenn Sie selber mal ein Problem haben sollten, dann rufen Sie mich doch einfach an. Nur keine falsche Scham. Wir tanzen alle am Abgrund. Der Sturz ist schon vorprogrammiert. Wer Hilfe nötig hat, muss dazu auch stehen. Also rufen Sie mich an. Ich werde jederzeit für Sie erreichbar sein. Einverstanden? Haben Sie eigentlich meine Nummer? Warten Sie, das ist die 33162. Haben Sie es? Wissen Sie was? Wenn ich Sie jetzt hier vor mir hätte, leibhaftig, dann würde ich Ihnen Ihr lästerliches Maul polieren. Ach, Vorsicht, Verehrtester, ich kenne Sie, ich beobachte Sie. Ihr mieser Charakter ist kein Geheimnis für mich. Ich kenne Ihre schmutzigen kleinen Lügen. Den Leichen in Ihrem Keller habe ich allen schon übers Haar gestrichen. Sie entgehen mir nicht. Sie sind ja wahnsinnig. Ach Gott. Sie blöd, man, sind Sie ja absolut wahnsinnig. Wollen Sie mich erpressen, oder was, ja? Was werden Sie jetzt denn tun? Auflegen. Was? Halt, Sekunde. Hören Sie mich? Keiner da? Hallo? Was macht sie da bloß? Was macht sie da bloß? Ein Königreich für eine Interpretationsanleitung. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie einfach so anspreche. Aber verstehen Sie, was da auf der Bühne abläuft? Nein. Das beruhigt mich. Wissen Sie, das beruhigt mich wirklich. Ich habe mich schon für extra blöd gehalten. Ich verstehe nämlich nicht die Bühne. Muss wohl so sein. Moderne Kunst, da darf man ja nichts verstehen. Ach so? Das geht jetzt aber zu weit. Finden Sie nicht? Naja. Was? Entschuldigen Sie, kennen wir uns? Nein. Tu's nicht. Lass die Faxen. Warum wirfst du dich diesem Pöbel zum Fraß vor? Bist du nicht mal allein vor der Leinwand gestanden? Vor der Vision eines Bilds, vor der Gestalt eines Lebens? Nein, lass das. Ich muss darüber berichten. Das ist mein Job. Ich verdiene mein Geld damit. Was? Ein wahres Wort. Wer war die Frau? Was? Du hast doch eben mit dieser Rothaarigen da gesprochen. Ja. Wer war das? Schau mal, schau dir das an. Jetzt schleppt sie dieses Bild rein, diesen Männerakt. Das muss der so kommen. Komisches Bild, oder? Mit Hut. Aber so langsam komme ich dieser Sache auf die Spur. So langsam werden die Fährten sichtbar, ja? Wie findest du das denn? Albern. Hallo. Ja. Was machst du denn hier? Ich bin Journalist. Über sowas muss ich berichten. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ja. Ja. Wie geht's denn immer? Naja, so. Lala. Und selber? Oh, mir geht's gut. Das freut mich. Weißt du, das freut mich wirklich. Du siehst grau und erschöpft aus. Das bin ich. Grau und erschöpft. Und dir geht's gut, ja? Aber was ist los, Stefan? Was hast du? Ich weiß nicht, mir geht's nicht gut. Irgendwas bahnt sich an. Wo ist dein Mut hin? Deine Kraft, deine Energie? Du stehst hier rum wie ein Häufchen Elend. Ja. Sag mir eins, Stefan. Sag mir nur eins. Hat das mit mir zu tun? Ja? Nicht doch, glaub doch das nicht. Nur mit mir. Oh, Verzeihung. Mach doch nichts. Ich bin Ihnen auf den Fuß getreten, Entschuldigung. Schon gut. Also das war nun wirklich keine Absicht, glauben Sie. Tut mir ehrlich leid. Ja, ist doch gar nichts passiert. Jetzt hören Sie schon auf, sich hier andauernd zu entschuldigen. Das ist ja fürchterlich. Danke. Verzeihung, aber ich habe Sie vorhin mit meiner Frau zusammenstehen gesehen. Was, sind Sie immer noch da? Was wollen Sie denn von mir? Pardon, ich will Sie nicht belästigen. Da bin ich aber froh, was? Große Erleichterung. Passen Sie auf, ich würde mir gern die Vorstellung hier anschauen. Das? Das ist doch Schwachsinn. Psst, Ihre Meinung interessiert mich nicht. Nein, Entschuldigung, ich meine... Psst! Diese Pfeife! Was ist denn passiert? Glaubt, er könnte mich mit seinen Unterwerfungstiraden beeindrucken, dieser Schwachkopf! Was? Bleiben Sie hier nicht stehen, gehen Sie weiter, wenn ich Sie länger anschaue. Arroganter Pinsel. Meinen Sie mich? Beleidigen Sie mich? Dies ist eine öffentliche Veranstaltung, da kann ich stehen bleiben, ruhig und weitergehen, wann. Und beleidigen, wen Sie wollen, ja? Ich warne Sie. Das Ende der Bilder ist das Ende der Geschichte. Hören Sie es, also regen Sie sich bloß nicht künstlich auf. Das ist doch alles Pipifax. Was geschah im Augenblick des Todes? Kann man da von einem Augenblick sprechen? Wie lösen wir uns von uns selbst? Welche Fenster, welche Bilder, welche Türen? Niemand sollte es hier erfahren. Welches Licht? Mit wem sprechen Sie so vertragt? Gute Frage, mit Ihnen. Mit mir? Sie haben es jetzt gleich. Bitte? Sie haben es jetzt gleich. Dies ist nämlich kein Theater, dies ist eine Performance. Wir stellen nichts dar, wir agieren etwas aus, wir wissen nicht so genau was. Nein, naja. Schneemann. Was? Warten Sie. Stille? Dunkel? Geht doch. Halt! Armes, mein Herz, ich werde alt. Glaube ich nicht. Du doch nicht. Ich belästige wildfremde Leute. Ich führe Selbstgespräche. Ich belästige wildfremde Leute mit meinen Selbstgesprächen. Nur die Ruhe. Ich stehe neben dir bis ans Ende aller Tage. Mich darfst du jederzeit belästigen. Ja? Jederzeit. Hör mal, da hinten gibt's was zu trinken. Soll ich dir gleich mal was besorgen? Oh, sehr nett, danke. Aber ich will mir das jetzt doch noch zu Ende anschauen. Kannst du inzwischen was dran finden? Das da. Sei kein Banause, Schatz. Streng dich mal ein bisschen an, ja? Guten Abend. Guten Abend. Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Ich habe mich vorhin mit Ihrer Frau unterhalten. Ah ja. Rita, bitte? Da will dich jemand sprechen. Ach, Sie sind... Nein, ich wollte nur fragen, ob Sie nicht Lust hätten, später gemeinsam was trinken zu gehen. Glauben Sie mir, ist normalerweise nicht meine Art, einfach... Es schneit ja. Schaut doch mal, es schneit. Tatsächlich. Schnee. Schön. Tja. Dieses Jahr ist auch schon wieder rum. Es schneit. Das Ende der Bilder ist das Ende der Geschichten. Meine Güte, das behauptet die jetzt schon zum dritten Mal. Inzwischen hat das doch wirklich jeder kapiert. Zweitens, Schneemann. Ah ja. Hier, das ist richtig, doch, doch. Hier ist gut sein, hier bleiben wir. Schneefelder, soweit das Auge reicht, Schneegestöber. Kein Horizont, nur die Oberfläche, die Schneefläche. Wunderbar. Ein guter Hintergrund. Wir achten ja alle viel zu wenig auf den Hintergrund. Dabei könnte unser Leben reicher, vielfältiger, bunter sein. Wir denken immer, es würde reichen, wenn wir uns irgendwo aufstellen und dann zu quatschen beginnen. Ein Irrtum. Falsch. Falsch. Falsch. Der Hintergrund muss stimmen. Erst dann funktioniert es, aber wir wissen nicht so genau, was. Perfektes Rätsel. Das hat was mit Ästhetik zu tun. Die Wahl des Hintergrundes. Der Mensch heutzutage achtet viel zu wenig auf diese kleinen glückbringenden Tricks und Kniffe der Ästhetik. Damit betrügt er sich um einen zentralen Aspekt seiner Existenz. Um die Schönheit. Ja, die Schönheit. Existenz und Schönheit. Perfekter Käfig. Das ist ja unglaublich. Verflucht nochmal, wie kann denn bei diesem Wetter jemand des Wegs kommen? Guten Abend! Was? Guten Abend? Himmels Willen, was machen Sie denn hier? Sehen Sie doch! Sie können sich doch bei diesem Wetter nicht ausziehen! Sie erfrieren ja! Keine Panik! Ich lasse den Hut auf! Was? Großer sitzender Männerakt! Hut auf den Kopf! Jetzt hören Sie schon auf damit! Kommen Sie, wir gehen jetzt gemeinsam in die Stadt zurück! Einverstanden? Was soll ich denn in der Stadt? Na ja, aufwärmen! Mit jemandem reden! Mir beispielsweise! Kein Interesse! Jedes Wort wäre eine Lüge! Das hier ist die Wahrheit! Ich verstehe Sie nicht! Erwartet ja auch niemand, dass Sie das verstehen! Sie können jetzt übrigens weitergehen! Sie sind ja wahnsinnig! Ich sag Ihnen was, jetzt verschwinden Sie aber ganz hurtig! Völlig plemplem! Ich bin bewaffnet! Weg jetzt! Verschwinde! So. Endlich Ruhe. Endlich allein. Das Erfrieren ist ein schmerzfreier Tod. Wer wird mich finden? Welches Bild? Welcher Blick? Welches tiefgreifende Erschrecken? Keiner wird es je erfahren. Welches Licht? Kein Licht. Keine voreiligen Schlüsse, bitte. Ich bin noch da. Aber nicht mehr lange. Seifenoper, Hörspiel in 7 Folgen von Dietmar Gut. Sie hörten Judy Winter als Marion Krebs, Gerd Kunert als Bernhard Melzer, Ulrich Wildgruber als Stefan Otto, Hermann Lause als Anrufer und Passant, Marion Breckwold als Ingrid Wolf, Gerd Warmeling als Richard Wolf, Susanne Schrader als Rita, Wolf-Dietrich Sprenger als Marquardt, Sprecher Wolfgang Rumpf, Komposition der Musik und Trompete Uli Beckerhoff, Bass Gunnar Plümer, Saxophon Matthias Nadolny, Piano Michael Berger. Musikaufnahme Klaus Schumann und Gisela Reinköster, Ton und Technik Peter Nielsen und Volker Okko, Geräusche Andreas Lück, Besetzungsbüro Annegret Courpier, Regieassistenz Katrin Krämer, Regie Gottfried von Einem, Dramaturgie Rüdiger Krämer. Sie hörten eine Radio Bremen Produktion aus dem Jahr 1995.